Diskurs und Dokument. Am Mikrofon Stefan Lohr. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bildung lebt nicht vom Geld allein. Zu dieser These entwickelte der niedersächsische Kultusminister Rolf Wernstedt am vergangenen Donnerstag seine bildungsökonomischen Überlegungen. Nach dem Studium der Altphilologie und der politischen Wissenschaften arbeitete Wernstedt zunächst als Studienrat, wechselte dann als akademischer Rat an die Pädagogische Hochschule in Braunschweig. Seit 1969 Mitglied der SPD, wurde er 1974 in den niedersächsischen Landtag gewählt und engagierte sich als bildungspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Seit 1990 wirkt Wernstedt, der an der Universität Hannover auch eine Honorarprofessur für politische Wissenschaften innehat, als niedersächsischer Kultusminister. Wenn in Deutschland von Bildung die Rede ist, hat man es mit zwei Diskussionsräumen zu tun. In einem wird begrifflich historisch über alle möglichen Dimensionen des Bildungsbegriffs philosophiert. Im anderen wird in einer kurzgeschlossenen Reaktion über Finanzen geredet, wobei manchmal der Eindruck entstehen kann, als könne man nur unter der Voraussetzung überhaupt denken, dass Geld da sei. Die Anstrengung besteht aber gerade darin, beides miteinander so in Beziehung zu setzen, dass Raisonnement und Handeln sich nicht ausschließen. Ich mache keinen Versuch, systematisch über Bildung zu sprechen, muss aber auf einige aktuelle Aspekte der Diskussion hinweisen. Zum Ersten: Die Debatte über die sogenannte Allgemeinbildung, die den Kern von Bildungsdiskussionen in Deutschland ausmacht, hat nie aufgehört. In der Bundesrepublik Deutschland, in der alten, haben in der Reform der Schulen seit den 60er Jahren die Anhänger eines auf einen Kanon bezogenen Allgemeinbildungsbegriffs immer darauf bestanden, dass es so etwas wie eine festgefügte, inhaltlich abgrenzbare Bildung gäbe. Von wissenschaftlicher Seite ist immer wieder darauf hingewiesen worden, wie schwer es sei, einen solchen Kanon exakt festzulegen oder gar begrenzt zu halten. Angesichts des ständig sich erweiternden Wissens und neuer Erfahrungen sei über die Frage letztlich politisch zu entscheiden, wobei sich die Politik nur auf die in der Gesellschaft als bedeutsam herausgearbeiteten Themata bzw. Probleme stützen könne. In einer Rundfrage des Niedersächsischen Kultusministeriums von vor etwa 15 Jahren, was denn die Fachvertreter der einzelnen Fächer, die in der Schule gelehrt werden und gelernt werden, für unverzichtbar halten, um überhaupt so etwas wie eine gebildete Persönlichkeit erwarten zu können, kam die Wochenstundensumme von 56 Stunden heraus. Unterhalb dieser Stundensumme lässt sich also jeder, der das verteidigt, als Bildungsfeind diffamieren. Insofern sind natürlich auch die 30 oder 32 Stunden, die wir maximal an unseren Schulen unterrichten, schon weit unter dem Niveau dessen, was für gebildet gehalten werden kann. Im Übrigen hat auch in der DDR die Debatte über die Allgemeinbildung bis ins letzte Jahr ihrer Existenz bestanden. Der Beweis ist das letzte große Buch des Präsidenten der damaligen Akademie der Pädagogischen Wissenschaften, Gerhard Neuner, Allgemeinbildung, noch im Sommer 1989 in Berlin erschienen. Die aus der Lernzieldebatte der 70er Jahre herrührende tendenzielle Auflösung fächersystematischer Zusammenhänge und Inhalte, vor allem im gesellschafts- und sozialwissenschaftlichen Bereich, hat zu den bekannten aggressiven Diskussionen in den 70er Jahren geführt. Stichworte sind die hessischen Rahmenrichtlinien, die Politikrichtlinien in Nordrhein-Westfalen und etwas abgeschwächter auch die Handreichungsdebatten in Niedersachsen. Die Reformer hatten hier immer eine publizistisch schwache Position, da sie den massiv vorgetragenen inhaltlich bezogenen, auf einen Kanon fixierten Argumenten nichts Konkretes entgegensetzen konnten, weil das ja gerade ihre Position war. Zum Zweiten, parallel zu dieser auf die sogenannte allgemeine Bildung gerichtete inhaltliche Diskussion entwickelte sich in der beruflichen Bildung eine andere Vorstellung, die zunehmend auf die allgemeinbildenden Schulen zurückwirkt, die der sogenannten Schlüsselqualifikationen. In den neu geordneten Berufen, beginnend mit Metall- und Elektroberufen, wird viererlei gefordert: Fach, Methoden, Sozial- und Selbstkompetenz. An der in der beruflichen Ausbildung geforderten fachlichen Auswahl der Stoffe und Probleme gibt es in der Regel keinen Streit. Das ist anders im allgemeinbildenden Schulwesen. Die Erweiterung der Bildungsvorstellungen ergeben sich vielmehr in der als notwendig erkannten Fähigkeit der Lernenden, zur Lösung fachlicher Probleme methodische Kompetenzen zu erwerben und dies arbeits- und denkteilig mit anderen einzusetzen. Dass dabei auch eine Einschätzung der eigenen Fähigkeiten sich einstellt, wird gewünscht und sozusagen mitgenommen. Über diesen Qualifikationsbegriff werden Bereiche für die berufliche Bildung reklamiert, die bisher nur als additiv oder untergeordnet für den Bildungsbegriff insgesamt vorkamen. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass diese Kompetenzen auch für die traditionelle Vorstellung der Allgemeinbildung gelten müssen. Zum Dritten, damit entwickelte sich die Bildungsdiskussion in eine neue Dimension, vor allem in den 80er Jahren. Viel stärker als zuvor rückte der lernende Mensch und nicht nur der zu lernende Gegenstand in den Vordergrund oder die Gegenstände. Wolfgang Klafki, der Marburger Pädagoge, hat am Ende der 80er Jahre das Kanon-Dilemma durch die Identifizierung sogenannter Schlüsselprobleme aufzulösen versucht, didaktisch aufzulösen versucht, deren Thematisierung die unterrichtlichen Angebote vorstrukturieren können. Die pädagogische Bearbeitung dieser Vorgaben würden erweiterte methodische Möglichkeiten erfordern, wie Projekte, fächerübergreifende Anlage von Themen, Öffnung der Schule in außerschulische Bereiche und so weiter. Solche Schlüsselprobleme sind nach Klafki die Kriegs- und Friedensproblematik, das Geschlechterverhältnis, die ökologische Frage, das Wirtschaften, die Frage von Herrschaft und Demokratie und andere. Nicht vom Fachlichen, sondern vom lernenden Menschen her argumentiert auch Oskar Negt, wenn er fordert, dass zur Bewältigung der Zukunft von den Menschen der Zukunft mediale, ökologische, historisch-politische, technologische und auch Selbstkompetenzen erwartet werden müssen. Dies hat natürlich, wenn solche Entwicklungen eingeleitet und Zielsetzungen praktisch werden sollen, erhebliche Konsequenzen, sowohl für den Einzelnen als auch für die Bildungsinstitutionen. Und zum Vierten, die neuesten bildungspolitischen Papiere stehen voll in dieser Diskussion. So postuliert die nordrhein-westfälische Denkschrift Zukunft der Bildung und Schule der Zukunft aus den absehbaren Trends der Zukunft, nämlich der Pluralisierung der Lebensformen, der Weiterentwicklung der neuen Technologien, der Zuspitzung der ökologischen Frage, der Fortsetzung der Migration und der Internationalisierung auch der eigenen deutschen Gesellschaft, einen Bildungsbegriff, aus dem heraus Verantwortung, Partizipation, Innovation, Solidarität, Selbstbestimmung und Toleranz möglich werden. Dabei ist bemerkenswert, dass es ein sogenanntes Kerncurriculum geben soll, wozu allerdings die NRW-Denkschrift inhaltlich nichts sagt. Und zwar ein Kerncurriculum, das dann für alle verbindlich bleibt. Diese Debatte um die allgemeinen Bildungsvorstellungen erscheint den meisten Pädagogen in ihrem Alltag als viel zu abgehoben und wenig hilfreich für ihre tägliche Arbeit. Die Bildungsvorstellungen und die tägliche Qual, wenn man so will, werden von den Lehrpersonen nicht als Einheit erlebt. Bestenfalls wird aus der Fachperspektive Defizit oder Erfüllung der eigenen Fachbildung an sich und den Schülerinnen und Schülern festgestellt. Segmentiertes Lob oder beckmesserischer Tadel sind dann die Folge. Das wäre nach meiner Auffassung altes Denken, aus dem Wissen mit Bildung und auch potenzielles Unwissen mit Unbildung verwechselt wird. Das neue Bildungsverständnis kann sich hiermit nicht zufrieden geben, sondern impliziert die Fähigkeit, ein Leben lang sich Unbekanntes aufschließen zu wollen und auch zu können, dafür die Voraussetzungen zu erwerben. Im neuen Bildungsverständnis steckt insofern etwas Uralt-Sokratisches. Zu wissen, dass man nichts oder nicht alles weiß und dennoch nicht zu resignieren. All dies hat primär nichts mit Geld zu tun, ist aber dennoch nicht völlig unabhängig von den Bedingungen zu denken, unter denen gelernt und gelehrt wird. Dabei scheint mir eine Vergegenwärtigung der im Bildungsbereich tatsächlich vorgenommenen Entwicklung und Investitionen nützlich, um die Maßstäbe in Erinnerung zu rufen, an die so Wohlfeilbewertungen, Forderungen, Verteidigungen oder auch anderes angekoppelt werden. Ich möchte dies natürlich an niedersächsischen Problemen tun, weil mir da die Daten präziser vorhanden sind und Schwerpunkt bleibt natürlich auch zunächst einmal der schulische Bereich, aber mutatis mutandis lässt sich das auch für den Hochschulbereich nachweisen. Eines der Schlüsselworte gegenwärtiger politischer, bildungspolitischer Debatten ist die Versorgung der Schulen mit Lehrerinnen und Lehrern. Sie war seit den 50er Jahren immer ein Problem. 1961 hielten es die Lehrerorganisationen und die Kultusministerkonferenz für ein revolutionäres bildungspolitisches Ziel, nicht mehr als 30 Kinder in einer Klasse zu haben. Die Älteren von Ihnen wissen, dass es in den 50er Jahren noch Klassen mit mehr als 50 Kindern gab, 1968 auf dem Höhepunkt studentischen Protestes und innovativer Ideen, auch bildungspolitischer Ideen, hatte ich in meiner 7. Klasse an der Leibniz-Schule in Hannover 39 Jungen und 24 Stunden Unterrichtsverpflichtungen pro Woche und gab freiwillig noch woanders Unterricht. Im Zuge der Bildungsreform und des an kleineren Klassen orientierten Kampfes hat sich die Zahl der Lehrkräfte in Niedersachsen gewaltig erhöht. Dazu einige Beispiele, damit man das ein bisschen in Relation setzen kann. 1955 hatten wir 866.000 Schüler und diese 866.000 Schülerinnen und Schüler wurden von 26.000 Lehrern unterrichtet. Das sind die riesigen Klassen. 1970 war die Zahl um etwa 250.000 gestiegen, 1,1 Million Schüler. Damals hatten wir 43.000 Lehrerinnen und Lehrer. 5 Jahre später, 1975, war die Zahl der Schülerinnen und Schüler nochmals um 150.000 gestiegen auf 1,25 Millionen. Die Zahl der Lehrerinnen und Lehrer in diesen 5 Jahren aber um 12.000 gewachsen. 55.000 Lehrerinnen und Lehrer. 7 Jahre später, 1982, war die Schülerzahl gesunken auf etwa 1 Million Schüler. Die Lehrerzahl aber weiter gestiegen auf 62.000. 1993 hatten wir wieder genauso viele Schülerinnen und Schüler wie 1955, nämlich 860.000, und hatten 63.000 Lehrerinnen und Lehrer. Das heißt, bei sinkenden Schülerzahlen um 150.000 in 80er Jahren war die Zahl der Lehrerinnen und Lehrer sogar noch gestiegen. Im Jahre 2004 werden wir etwa eine gute Million Schüler haben, also noch etwa 160 oder etwa 60 bis 80.000 Schüler mehr als heute. Und der Kampf geht darum, sind eigentlich die 63.000 Lehrerinnen und Lehrer zu viel, zu wenig oder was macht man damit eigentlich? Vergleichbare Zahlen kennen alle anderen Bundesländer. Der große Investitionsschub an Personal steckt also zwischen 1968 und 1982. In Niedersachsen zufällig schön aufgeteilt zwischen den verantwortlichen Parteien, bis 76 eine SPD-Regierung und dann 82 die CDU-Regierung unter Herrn Albrecht. 1982 hatte auf der Basis von gut einer Million Schüler die Regierung Albrecht den Lehrermangel für beendet erklärt. Ich darf daran erinnern, wir sind heute unter 1 Million Schülern bei 63.000 Lehrerinnen und Lehrern. In dieser Zeit, in derselben Zeit, wir reden über Investitionen in Bildung, hat es eine Besoldungserhöhung der Grund- und Hauptschullehrer von A9 nach A12 gegeben, hat es eine Verbesserung des Stellenkegels an berufsbildenden Schulen und Gymnasien gegeben, hat sich die Zahl der Anrechnungstatbestände an den Schulen auf inzwischen 178.000 Stunden pro Woche ergeben. Das heißt, wir bezahlen in der Woche zwischen 6.000 und 7.000 Stellen, die nicht in Unterricht gehen, sondern die in andere, auch sinnvolle Tätigkeiten, Schulleitungen und vieles andere, Beratungslehrerinnen und Lehrer, viele Altersermäßigungen und so weiter sind da drin. Aber es sind in der Summe 6.000 bis 7.000 Stellen. Diese Zahl gab es vor 20 Jahren so nicht, sondern da waren wir weit unter 50.000 Stunden. In diese Zeit fällt die Expansion des Bildungswesens und die höheren Abschlüsse. Die Verbesserung der Chancen für Frauen, von 100 Abiturienten sind heute 52 Frauen. Der Ausbau der Hochschulen, der enorme Stellenzuwachs mit den entsprechenden Folgerungen für die Gesamtfinanzierung. Der Ausbau der Hochschulen sowohl im personellen als auch im materiellen Sinne. Die 80er Jahre sind gekennzeichnet durch einen allgemeinen Rückgang um 30-40% der Schülerzahlen und damit eine Reduzierung der Klassenfrequenzen, jedenfalls im Bereich des Sekundarbereichs 1. Die wachsenden Schülerzahlen bis zum Jahre 2004, davor stehen wir ja jetzt seit einigen Jahren, werden allerdings nicht die Höhe der Zahlen von 1980-82 erreichen. Das heißt, dass alle bildungspolitischen Maßnahmen auf dem hohen Sockel der Mitte der 80er Jahre bleiben, wenn der gegenwärtige Lehrerbestand im Großen und Ganzen gehalten wird. Für die sozialpsychologische Befindlichkeit der im Bildungsbereich Tätigen und von ihr mittelbar oder unmittelbar Betroffenen ist es wichtig festzuhalten, dass es seit Mitte der 60er Jahre im Bildungswesen materiell immer besser geworden ist. Bis Anfang der 80er Jahre durch die Zurverfügungstellung immer neuer Lehrerinnen und Lehrerstellen, bis 77 auch in den Hochschulen, was die entsprechenden Stellen angeht, während die 80er Jahre durch die zurückgebliebenen Schülerzahlen gekennzeichnet sind. Dies wirkte sich an den Schulen natürlich stets als Verbesserung der Maßnahmen aus, wenngleich keine Regierung was dafür konnte, dass die Schülerzahlen zurückgegangen sind. Aber solche Erfolge lässt man sich dann auch trotzdem zurechnen. Dieser Trend ist seit 1990 nicht mehr so feststellbar, denn 1984 begannen die deutschen normalen Geburtenzahlen zu steigen und damit war absehbar, dass mit dem ersten Schuljahr 1990 die Schülerzahlen steigen würden. Das, was wir die leichte Reduzierung dieser Quantitäten auf dem Stand der Anfang bis Mitte 80er Jahre, wird allerdings jetzt in der öffentlichen Diskussion als bildungspolitischer Kahlschlag oder als Katastrophe verstanden, bezeichnet und natürlich auch politisch dargestellt. Waren in der Folge des Zweiten Weltkrieges und der Flüchtlingsbewegungen Kinder an unseren Schulen, die teilweise traumatische Erfahrungen aus dem Krieg, den Bombennächten und den Vertreibungen mitbrachten, so sind es seit den 70er Jahren ausländische Kinder, die pädagogisch gewandelte Bedingungen hervorriefen und auch Ansprüche stellten. Hier ist besonders die Leistung der Grundschulen, der Orientierungsstufen der Hauptschulen und der Berufsschulen zu erwähnen. Die gesellschaftliche Leistung der Sozialisierung und der Integration, die vor allem die Grundschullehrerinnen und Lehrer in den letzten 20 Jahren erbracht haben, findet öffentlich leider zu wenig Resonanz. Sie sind die einzige Gruppe in der Gesellschaft, die alle Kinder erfasst und daher besonders wirksam hat arbeiten können und den Druck auch hat aushalten müssen, bis heute hin. Wir erinnern uns, dass Anfang der 80er Jahre türkische Schülerinnen und Schüler geringeren und höheren Alters kamen, die vor allem an unseren Haupt- und Berufsschulen enorme Probleme machten. Seit 1987 kommen die Aussiedler hinzu und je länger dieser Strom dauert, desto weniger können sie Deutsch. Und seit 1990 die Kinder aus der DDR bzw. danach die Asylbewerberkinder. Dabei ist hervorzuheben, dass in den Ballungszentren wie Hannover, Braunschweig und Salzgitter und anderen größeren Städten die Arbeit mit ausländischen Kindern bereits gewisse Professionalisierung bei den Lehrern hervorgerufen hat. In den ländlichen Bereichen wie Osnabrück, Kloppenburg und Gifhorn erscheint erst jetzt diese Problematik in größerem Umfang und wird als besonders belastend empfunden und auch so kommuniziert. Ich höre vermehrt, dass die heute hier in der dritten Generation aufwachsenden Kinder der ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sozial eher stabilisierende Faktoren in der Schule sind, jedenfalls gegenüber solchen Kindern, die aus problematischen deutschen Familien stammen. Wenn auch im Sinne des neuen Bildungsverständnisses die Schulreformen der letzten 30 Jahre nicht als erfüllt hat, so sind dennoch bei den inhaltlichen Reformen nicht alles erfüllt hat, so sind dennoch bei den inhaltlichen Reformen an unseren Schulen beachtliche Fortschritte erzielt worden. Die Grundschule gehört zum reformfreudigsten Schulsystem der ganzen Bildungspolitik. Die Orientierungsstufen und Hauptschulen haben mehr erzieherische Erfahrung, ich habe schon darauf hingewiesen, als Gymnasium und Realschule. Aber Gymnasium und Realschule sind die Bildungsgewinnler der letzten 35 Jahre. Dies ist allerdings geschehen unter dem gleichzeitigen Zurückbleiben, auch wenn man so will, der differenzierenden erzieherischen Kompetenzen der anderen Schulen. Im berufsbildenden Schulwesen sind moderne Veränderungen vonstatten gegangen, die es beispielsweise heute möglich machen, dass mehr als doppelt so viel als vor 30 Jahren einen qualifizierten Abschluss in der Berufsschule erreichen. Es wird immer nur über die Abiturienten geredet, aber hier ist die, wenn man so will, Quantität noch viel enormer. Die Reformbemühungen der Gesamtschulen gehören zwar zum umstrittensten, aber auch zum großen Teil erfolgreichsten pädagogischen Ansatz der letzten 20 Jahre. Neue Unterrichtsmethoden, die die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler fördern, sind hinzugekommen. Praktische Übungen im Sekundarbereich 1 haben in allen Schulen Einzug gehalten. Fächerübergreifender Unterricht am Beispiel der Umwelterziehung und anderer Projekte sind heute nicht mehr wegzudenken und flächendeckend auch im Lande Niedersachsen vorzufinden. Auch an den Gymnasien wird das Prinzip der Beruflichkeit eine größere Rolle spielen. Die neuen Vereinbarungen der KMK zur gymnasialen Oberstufe von vor 2 Monaten werden ein viel stärkeres Gewicht auf fächerübergreifenden Unterricht legen und damit auch Rückwirkungen auf die Hochschulen und die Lehrerausbildung haben. Die inhaltliche Reform, auch die Schulreform, ist deutlicher, als manche Zeitungsartikel es wahrhaben wollen. Die historisch-politische Bildung hat in unserer Jugend eine Friedenssehnsucht hervorgerufen, die zum positiven Kapital der Erziehungsergebnisse zählt. Die Gedenkstättenarbeit, die vielfachen Engagements für Partnerschaften mit anderen Ländern, auch der Dritten Welt, zeigen dies. Der Umgang mit neuen Technologien ist den Jugendlichen heute vertrauter als manchen Lehrkräften. Der Gesichtspunkt der Umwelt und der Mitmenschlichkeit, das achtsame Umgehen mit sich selber, der eigenen Gesundheit, gehört vielfach zu den Grundansichten der heutigen Schülerinnen und Schüler. Es gibt, wie in der Erwachsenenwelt auch, eine gehörige Neugier nach Standhaftigkeit, vor allem nach Verlässlichkeit und bestimmten Werten. Selbst religiöse Fragestellungen sind heute von Schülern vielfach ernster zu diskutieren als vor wenigen Jahren. Die Rahmenrichtlinien sind inzwischen weniger engmaschig als früher. Dies bedeutet eine Erleichterung der tatsächlichen Arbeit für Lehrerinnen und Lehrer, weil sie ihre eigenen Schwerpunkte, Studienschwerpunkte, eigene Interessen, die sie im Laufe des Lebens erwerben, mit in die Schule einbringen können. Sie sind aber immer nur gut und eine Erleichterung für die guten Lehrer. Für die schlechten sind sie eher ein Erschwernis, weil sie keine präzisen Vorgaben enthalten. Häufig findet eine falsche Berufung auf die Rahmenrichtlinien statt, nämlich, dass man das und das machen müsse. Es gibt keine Rahmenrichtlinien in diesem Lande, die man zu 100% erfüllen muss. Ungeklärt, gerade auch aus einer reformerischen Position, ist die sogenannte Kanon-Debatte. Ich halte es für eine existenziell wichtige Frage, auch für die Zukunft zu beschreiben, was eine Gesellschaft an gemeinsamer Kommunikationssubstanz und das heißt auch an Inhalten braucht. Hier liegt noch viel Arbeit vor allen, nicht nur vor denen, die Altes vortragen. Es ist gegenwärtig die schwierigste Anforderung an die Eliten unseres Landes und das heißt an die im herkömmlichen Sinn gebildeten Menschen, die gewandelten Ansprüche der Zukunft, die mit Mobilität, Veränderung von Zielen und Erwartungen, Bewusstmachung der Maßstäbe definiert sein können, so für sich gelten zu lassen, dass die Zukunft für sie und die ihnen Anvertrauten gestaltbar wird und bleibt. Deshalb ist es völlig wirkungslos und unglaubwürdig, mit symbolischer und zynischer Kritik sich aus der Mitverantwortung stehlen zu können oder zu wollen. Das Entscheidende für die Zukunft, und dies macht die verantwortliche Bildungsgesellschaft aus, ist die Bedeutung des historischen Epochenwandels von 1989-90 für sich und die tägliche Handlung zu rezipieren und auch zu akzeptieren. Die aktuelle Debatte um die Steuern, um das Bündnis für Arbeit, den Abbau der Arbeitslosigkeit und die möglicherweise vielleicht nicht erreichbaren Ziele zeigen das ja sehr deutlich. Wer sich selbst, seinen Bürgern und Mitbürgern nicht sagen mag, dass es keine Fortschreibung der Vorstellungen, die bis 89-90 gegolten haben, geben kann, ist nicht gestaltungsfähig. Jugendliche haben dies viel besser erkannt, als die Gurus des Gewaltjournalismus dies verkünden. Das Engagement der Jugendlichen ist viel größer. Seit 1989-90 wissen wir erst, was Kapitalismus wirklich ist. Es wird sich daher die Frage stellen, inwieweit unsere Bildungsvorstellungen aus der humanen europäischen Tradition kommend mächtig genug sind, sich dem Beschleunigungstakt der Verwertung von Kapital, Information und Konsumgütern entgegenzustellen. Den Trend zu einer Kultur der Abschätzigkeit, des rüden Winner-and-Loser-Spiels, der Besinnungslosigkeit und Gleichgültigkeit nicht zu wollen, ist keine Geld-, sondern eine Bildungsfrage. Hinter der so langweiligen Frage nach der Bildung steht in Wahrheit die Anfrage an unser gesamtes Kultur- und Menschenverständnis. Wir haben Lebensmuster und Welteinstellungen zu entwickeln, deren Stimmigkeit nicht länger ausschließlich an die Erfüllung materieller Erwartungen der Menschen gebunden sein wird. Das gilt privat, beruflich und öffentlich, politisch. Die am erweiterten Bildungsbegriff orientierte Politik des nächsten Jahrzehnts steht vor der Aufgabe, unter Effizienzgesichtspunkten reformorientierte Prozesse zu organisieren und damit die Konkurrenzfähigkeit moderner Gesellschaften auch zu garantieren. Es ist notwendig, in jeder Region einen Bildungsdialog zu eröffnen zwischen denen, die an der Bildungseinrichtung, zum Beispiel an der Schule, an der Berufsschule oder wem auch immer Interesse haben. Das sind dann nicht nur die von Amts wegen Interessierten. Der Bildungsdialog, der regelmäßig zu organisieren ist, muss eine Abkehr von der reinen Forderungskultur zu einer Kultur der Mitverantwortung einleiten. Die Isoliertheit der Schulen als Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche nur Wissen und Bildung abzuholen haben, widerspricht einem Verständnis von Bildungskultur, die in jeder Region erreichbar wäre. Nur dann, wenn eine größere Identifizierung der Schule mit ihrer Umwelt und auch der Umwelt mit ihrer Schule oder Bildungseinrichtungen stattfindet, wird ein neuer Impuls für Bildungsfragen in der Gesellschaft spürbar werden. Und nur dann, wenn das öffentlich von allen kommuniziert wird, nur dann wird es auch sowas wie eine dauerhafte Verlässlichkeit der finanziellen Möglichkeiten geben. Der Bildungsetat des Kultusministers ist in diesem Jahr der höchste, der je in Niedersachsen war. Die Debatte darüber, Ressourcenbewusstsein zu entwickeln, bedeutet auch zu fragen, an welchen Stellen wirklich alles so weitergehen muss, wenn wir denn die Substanz von Bildung und damit die Zukunft wirklich erretten wollen. Ich finde, die Aufgabe der Politik, auch der Hochschulen und auch der Lehrerschaft der Schulen ist es, diesen Epochen- und Denkwandel aktiv mitgestalten zu wollen. Sonst kommen wir aus der Position des Jammerns, des Beklagens und des Protestes nicht heraus. Und das ist genau die Voraussetzung, die unter Umständen andere Völker nutzen, um uns zu überholen. Und das wollen wir eigentlich nicht. Danke. NDR 3. In Diskurs und Dokument hörten Sie den niedersächsischen Kultusminister Rolf Wernstedt. Seine Überlegungen zum Thema Bildung lebt nicht vom Geld allein entwickelte er vergangene Woche in der Vortragsreihe Wissenschaft, Kunst, Medien der Universität Hannover.